Aber kommen Sie jetzt, sagen Sie mal selber. Wissen Sie eigentlich, was Goethes Faust ist? Na, da brauchen Sie gar nicht so intellektuell zu lächeln, der Herr da hinten. Vielleicht nur, weil Sie in Lesering drin sind. Junge, da kann man auch nicht alles wieder mit gut machen. Komm, jetzt lacht er. Hören Sie mal, ich bin vielleicht mehr in Lesering drin wie Sie. Ja, ich habe nämlich schon 3 Freibücher gekriegt, für das ich 3 neue Mitglieder da eingefangen habe. Ne? Das müssen Sie nämlich mal erst nachmachen. Na, ehrlich, ich habe unser Tante Hedwig, ich dann oben den Jupp Küppers von der Wirtschaft, ich und mein Kollege Giuseppe. Ich habe so schön die Freude an gutem Buch unter der Nase gerieben. Ich hab's scharf gemacht auf diese unvergessliche Stunden mit der Muse, wie das immer so schön heißt. Und da habe ich zum Beispiel gesagt, ich sag, guck mal, Tante Hedwig, ich sag, jetzt bist du 73. Nicht rausgehen kannst du nicht mehr wegen den Beinen, nicht fernsehen kannst du nicht mehr, weil du nicht mehr richtig hören tust. Ja, aber vielleicht hast du noch 1-2 Jahre Zeit für ein paar Spitzenwerke der Weltliteratur zum Lesen. Bis dass du dann da ganz auch, also, nicht wahr? Na ne, ich meine, die hat nämlich schwer Netzhaut in den Augen, ne? Och, das weiß die auch. Und sag ich, für Leute wie du ist doch die Buchgemeinschaft eine schöne Quelle der Kultur. Und da hat sie unterschrieben. Nicht nur, ich meine, man darf ja seine geheime Wünsche oder Träume nicht eigentlich gar nicht so laut sagen. Nicht, aber nur mal angenommen, wenn die mal einen schönen Morgen nicht mehr aufwacht. Ja, da tue ich doch die ihre ganze Bücher. Nicht 6 Stück sind das jetzt schon. Nicht den Monat kommt wieder eins bei. Da tue ich dann alles erben. Ja, deshalb bin ich jetzt schon ein bisschen am Spekulieren, dass ich andere Sachen bestelle wie Sie. Ne? Naja, für das ich nicht hinterher die ganze Welt verdoppelt habe, ne? Das hätte ja keinen Wert. Und mein Kollege Giuseppe, der hat zwar erst 3 Stück, der ist ja unten von Sizilien, ist er weg, ne? Aber meinen Sie, wie der sich auch freut über diese Meisterwerke der Dichtkunst? Richtig wie so ein Neger, dem man eine Sicherheitsnadel in der Nase klemmt. Ja, dabei sagt er, hätten Sie bei ihm zu Hause, nicht, hätten Sie noch nie ein Buch gehabt, trotz dass sein Vater voriges Jahr 50-jährige Berufsjubiläum bei dieser berühmten Firma hatte. Mafia. Nicht wieder da heißt. Nicht, aber der Seppel, ich sage mal für den Giuseppe, sagen wir ja immer Seppel für, der kann in Deutsch ja eigentlich auch nur Zahlen lesen. Nicht so Lohnstreifen, nicht unten eine Seitenzahl, ist auch wohl ganz fließend. Ne? Aber diese eigentliche Schönheiten der Sprache, diese Verse, die Bretterwelt bedeuten, da hat er nicht so viel von. Und deshalb hat unser Buchclub für so Kantoristen, die die Bücher überhaupt nie lesen, haben sie dann als Ersatz diese wunderbare Aufmachung. Nicht Luxus, Lederrücken, feucht abwaschbar. Ne? Denn ganz weißes Papier ohne diese Holzwürmer mit bei. Ne? Und vorne lassen sie die Bücher jetzt immer 2 Seiten frei. Das ist auch schön. Wenn man seinen Namen reinschreibt, über das erste Mal vielleicht irgendwie ein bisschen daneben haut, ja, kann man das rausreißen und merkt, das kein Schwein. Ne? Ja. Und sehen Sie, so edle Kunstwerke, die geben auch Ihren Heim eine gepflegte Ausstrahlung. Nämlich wenn uns dann vom Vertikoder hauchen uns dann die größten Dichter der Jahrhunderte mit ihrem Atem des Geistes an oder entgegen sogar alles, ne? Und ist es eine köstliche Bereicherung des Alltages. Ich meine, Sie merken, ich kenne die ganzen Sprüche auswendig. Ne? Naja, wenn man als Werber heutzutage ein bisschen was auf die Beine stellen will, nicht? Dann muss man schon mal anstrengen. Aber Herrschaften, ist ja Blödsinn. Wir kommen ja jetzt ganz vom Thema ab. Nicht? Wir wollten ja jetzt bitteschön gemeinsam die Frage, was ist Goethes Faust? Ja, jetzt gucken Sie aus der Wäsche, ne? Ich meine, ich weiß das. Nicht? Aber denken Sie mal, Sie hätten jetzt nur so einen Mann aus dem Volke vor sich. Und den sollen Sie das erklären. Was ist Goethes Faust? Bitte klare Frage, klare Antwort. Wissen Sie, was mir mal einer darauf gesagt hat? Warum ist die Banane krumm? Sieh, der Mann ist Steueroberinspektor. Über 1000 Mark brutto. Aber bei Goethes Faust steht er im Hemd. Ja, deshalb, ich will Ihnen sagen, was Goethes Faust ist. Sieh, der Abgrund in der deutschen Bildung. Ne, sag ich Ihnen. Und deshalb lohnt sich das, dass wir vielleicht hier mal, richtig jetzt systematisch. Gucken Sie mal, Faust ist doch von Goethe, wie ja auch schon der Name sagt. Und wenn man jetzt so Dichter, wo man sagt, dass man immer so ein bisschen mit dem Boxer vergleicht, dann war ja Goethe doch wohl der Cassius Clay der Zunge. Der deutschen Zunge, nämlich er war der Größte. Konnte auch bis heute kein Aas gegen ihm anstinken. Denn war der ja jetzt mal rein menschlich gesehen auch nicht nur ein Spinner, nicht, der da vielleicht immer nur mit seinem Geist zugange ist, nicht, sondern hat es in seine Werke abgelauscht, was er selber erlebt hatte. Zieht der soll sogar, ist eigentlich eine Schande, ne? Aber mit über 80 Jahren hat der Mann noch ein Verhältnis gehabt mit einem Minderjährigen. Also kann man sehen, dass er nicht nur Blödsinn geschrieben hat. Ich über Sachen, wo er nichts von versteht, nicht, sondern war doch bis in sein hohes Alter mit der Liebe noch ganz gut zu Fuß. Ne? Und dann war der Mann ja ungeheuer gebildet, trotz dass er außer seinem erlernten Beruf als Dichter auch noch als Minister gearbeitet hat. Irgendwo drüben in der Ostzone. Ja, ne, das kann man auf den Umschlagdeckel, nicht? Wo sie doch bei uns noch immer extra eine Gebrauchsanweisung für die Bücher drauf tun, nicht? Da kann man das alles schön nachlesen. Ja, aber nun geht das bei uns im Buchclub alles nach Punkte. Nicht? Und zwar, Augenblick, dass ich Ihnen jetzt nichts verkehrt sage. Nicht? Wer 10 Mark Monatsbeitrag hat, kriegt 18 Punkte für. Und da kann man sich dann die Dichter einteilen, wie man will. Nicht, das ist dann meist wegen dieser Ganghofer, der kostet ein Buch nur 8 Punkte. Nicht? Also kann man sehen, sicher ist vielleicht ganz nett der Mann, nicht? Aber ja, doch wohl nicht so viel mit los. Ne? Aber dann ist eins, was Männer lecker schmeckt, das ist ein Kochbuch für den erlesenen Gaumen. Aber so ein Brummer, sie mit Buntfotos alles bei. Ja, ist schon viel mehr wert wie diese Ganghofer. Kostet nämlich 26 Punkte. Aber was meinen Sie, welcher Dichter wohl die meisten Punkte hat? Ja, nur Goethe, wer denn sonst? Sie den seine ganze angesammelte Werke schön dünn gedruckt in ein Band, nicht, und obendrauf, wo man sonst immer Staub wischen muss, nicht, haben sie bei ihm Gold hingemacht, braucht man auch nicht mehr so viel. Nicht, aber ist einsamer Tabellenspitzenreiter im ganzen Katalog mit 52 Punkte. Und bitte hier jetzt, rechnen Sie mal selber. Nicht, aus einem Goethe, da können Sie 6,5 Ganghofer von machen. Nee, und da kann man aber sehen, dass Goethe wirklich das Beste ist, auch an Qualität. Nicht, was man heutzutage überhaupt noch für sein Geld kriegen kann. Nicht, und lohnt sich das bestimmt mit diesen Faust da mal so ein bisschen hinterleuchten. Nicht? Der ist ja bei Ihnen dann sowieso auch immer eine Hauptsache. Ja, Herrschaften, Faust ist ja wohl das größte Werk deutschen Geistes. Nicht, und er heißt auch mit Vorname Heinrich. Nicht, also, kann man schon, ne? Oder, ja, ne. Ne, ne, ich kann mir denken, an wen Sie jetzt denken. Ne? Ja, ne, aber gibt doch einen kolossalen Unterschied. Nämlich, er hat keine Gattin. Ne? Ne? Sondern nur diese berühmte Gretelein. Und das ist ja vielleicht eine Nudel. Ja, wie er die das erste Mal anhaut, sagt sie, bin kein Fräulein, bin auch nicht schön, kann unbekleidet nach Hause gehen. Nicht? So ein Ösken, ne? Ja, und diese Gretelein, die tut ja der Faust jetzt die berühmte Frage richten, was als ein roter Faden durch dieses ganze Stück Abendland zieht. Die Frage nach dem großen Warum, was ja typisch ist für die deutsche Seele. Ja, können Sie sehen, dass der Faust eben nicht nur für ein Abitur gut ist, sondern strahlt hinein ins menschliche Leben, bis hin an Arbeitsplatz, mit diesem großen Warum. Nicht? Also ehrlich, Sie, das ist eine Frage, wo selbst alte Arbeitskollegen, nicht, die schon 30, 40 Jahre in der Firma sind, da wissen die bis heute noch keine Antwort für. Nun, ist natürlich so, wenn einer wie ich vergönnt war, diesen Faust mal auf einer leibhaftigen Bühne so zu Gemüte führen, der blickt dann natürlich schon ein bisschen tiefer. Und zwar auch Junge, das geht schon mit der Inneneinrichtung auf der Bühne los. Das ist alles so ein bisschen merkwürdig und besteht eigentlich auch nur so aus weißen Stangen und Klötze. Nicht schon mal ein paar Bretter mit bei. Und dann, ja, muss man eben wissen. Nicht, wenn rechts drei Latten sind, von oben nach unten, mit einer Querlatte, ist Faust Studierzimmer. Nicht, aber wenn links zwei Latten sind und ein Spiegel mit bei, ist das gleich Gretchens Zimmer. Nicht, und wenn gar nichts auf der Bühne steht, oder vielleicht nur dunkel, weiß man, aha, bitteschön, Wald und Höhle. Nicht, und sehen Sie, das ist nämlich auch der Trick von den Brüdern, dass man sich auch durch diese Bühnenmöbel das ganze Stück überfrägt. Warum? Nun, ich meine, so viel wissen Sie auch von Ihrem Faust. Der besteht doch aus diesen drei Hauptpersönlichkeiten. Wie geht er Faust, dann die Gretelein und dieser Mr. Stofeles. Nicht? Oder mit seinem Kosenamen Mr. Fisto. Ja, nee, das ist der Teufel. Und das ist vielleicht ein Heini. Nicht so mit seiner dreieckigen Haare in der Stirn. Nicht so kurze Paletto oben. Und dann wetzt er den Fußboden längs, geht die Wände hoch. Also, der Mann hat keine Ruhe im Hintern. Und dann macht er noch so allerhand Fetz mit den Faust. Dann gehen sie in ein Bierlokal. Da tut er Wein aus der Tische melken. Und wie die da alle vertrimmen wollen, tut er sie einfach hypnotisieren. Nicht stehen sie da wieder eins. Aber das war wunderbar gebracht. Kann man nicht anders sagen. Aber was ist noch? Dann gehen sie noch auf Blocksberg. Nicht sind sie mit den Hexen auf ihre Besenstiele am Rumjuckeln. Aber das man richtig merkt, Faust und dieser Mr. Fisto. Nicht, also die zwei gehören zusammen wie Castrop und Rauxel. Ja, nee. Und zwar, wissen Sie warum? Weil nämlich der Faust, nicht, der möchte ja gerne wissen, was die Welt in den Inneren zusammenhält. Nicht, und alleine kommt er da wohl nicht drauf. Und will er jetzt dieser Mr. Fisto da mal so ein bisschen Bescheid stoßen. Ja, aber denkst du, der will dann auch nur machen, wenn er dafür den Faust seine Seele kriegt nach dem Tode. Nicht, also das ist wohl so zu verstehen wie heutzutage mit der Niere. Nicht, ja, ne, bitte, wenn wir jetzt mal vorstellen, dass hier von uns jetzt plötzlich mal einer sterben muss. Nicht, was wir natürlich nicht hoffen wollen. Ne? Ja, dann können Sie auch vorher Ihre Niere vermachen für einen wohltätigen Zweck. Nicht, die wird dann meinetwegen ein Schäferhund eingepflanzt. Ja, ne, Schäferhunde nimmt man meistens, weil das da nicht ganz so schlimm ist, wenn der dann hinterher überhaupt nicht anwächst, ne? Da an ihre Niere, ne? Ja. Nicht? Aber jedenfalls genauso macht er der Faust mit seiner Seele. Nicht, die kriegt dann hinterher dieser Mr. Fisto. Und auch dadurch entsteht wieder die Frage, Warum? Aber Herrschaften, jetzt will ich Sie nicht länger auf der Folter spannen, weil nämlich Faust ein Symbol ist. Ne, ehrlich, ein Symbol für den deutschen Menschen. Und deswegen ist er so schwer verständlich. Ja, gucken Sie mal, nur mal ein Beispiel. Nicht? Da steht ein Abend, steht der Faust so zwischen seine Latten, nicht? Und ist sich da ein bisschen mit der Geist am Unterhalten. Nicht, aber ganz bescheiden, wie ein Deutscher. Nicht, obwohl, sein Doktor hat er ja gebaut. Nicht, aber tut er sich erstmal noch gar nichts drauf einbilden, sondern erzählt er sogar der Geister, er fühlt sich direkt wie ein Wurm, nicht immer Mr. Staub fressen, hätte sogar Angst, dass vielleicht ein Wanderer des Weges einher wandern könnte, ihm da kaputt treten. Also ich meine, für einen Akademiker ist das doch eine ganz schön menschliche Einstellung. Und deshalb ist der Faust da auch so unglücklich drüber, dass er jetzt Gift nehmen will. Aber in den Augenblick, nicht, wo er gerade bei ist, singen hinter der Bühne ein paar Leute, dass gleich Ostern wäre. Und da hält er inne und sagt er, ach nee, also dann hat auch noch Zeit bis nach der Feiertag. Und ich meine, das ist natürlich wunderbar für ein Publikum. Nicht, weil wenn er jetzt richtig inhaliert hätte, wäre ja der Faust nur ein ganz kurzes Vergnügen. Die müssten sie von Stadttheater aus in der zweiten Halbzeit doch noch ein anderes Stück auf die Bretter legen. Ne? Aber Herrschaften, ich glaube, wir kommen doch jetzt alle langsam dahinter, worum das diese Faust überhaupt geht. Nämlich, dass er heil über die Runden kommen möchte. Dieses Bemühen, und sehen Sie, das will wohl Goethe auch mit dieser herrlichen Verse sagen, wer ewig strebend sich bemüht, den kann man dann auch erlösen. Ja, das meinst du, wenn schon mal was schief geht im Leben, ist egal, Hauptsache der gute Wille. Der muss immer schön gewahrt bleiben. Ja, auch was dies ewig Weibliche anlangt. Nicht, wenn da einer, oder ne, wenn die anständig bleiben will und passiert trotzdem was Kleines. Ja, wenn sie das vorher gar nicht gewollt hat, ist auch nicht so schlimm. Ne? Und wenn ich jetzt vielleicht mal so ein bisschen zusammenfassen dürfte. Also wenn sie in Zukunft einer fragt, was ist Goethes Faust? Nicht, da können Sie ganz verständlich sagen, Faust ist typisch deutsch. Nicht, wie diese eine Zarettenreklame in Werbefernsehen. Nicht, also ein Männchen, das auch immer nur Gutes in Schilde führt, aber leider, nicht, wenn er zum Beispiel zu Hause einen Nagel in der Wand kloppen will, führt da ein schönes Ölbild aufzuhängen. Nicht, da haut er sich aber erst mit Hammer auf den Finger. Ich fällt der Hammer hin, saust der Bild im Eimer. Oh, jetzt ist das Mannequin aber schon richtig so ein bisschen sauer, ne? Ne? Ja, nun bückt er sich, will den Hammer aufheben, dabei stößt er mit dem Hintern der Leiter um. Ich zerschmettert eine kostbare Blumenvase. Und durch all das entsteht auch bei diesem Mannequin die Frage, warum? Ne? Ja. Haben Sie auch schon gesehen, ne? Ne? Weshalb er doch am liebsten in der Luft gehen möchte. Aber weil er sich so schön bemüht hatte, nicht, das haben wir ja alle mitgekriegt auf der Mattscheibe, kriegt er dann doch noch von der Vorsehung seine Zarette. Und Herrschaften, glauben Sie mir, genau so läuft das in diesem Faust. Nun bitte, wenn wir jetzt nur noch mal zum Schluss in unsere eigene Vergangenheit gucken, da können wir doch wunderbar erkennen, wie auch wir Deutsche immer nur schöne Sachen gewollt haben, aber leider, ach Junge, ne? Nicht das Schicksal oder höhere, widrige Mächte, nicht die Feinde, da ist uns dann doch das meiste durch in der Hose gegangen. Und sehen Sie, das ist jetzt das größte Drama des deutschen Volkes. Goethes Faust, dass der uns diese herrliche Sprüche der Dichtkunst immer wieder bescheinigt, dass wir uns aber nichts von annehmen sollen von all die Sachen, sondern oben auf und guter Dinge, weil wir ja schließlich Streber sind. Und dann haben wir auch einen Anspruch hier, bitteschön, richtig auf schöne Erlösung. Und genauso war das in dem Stück. Nicht zum Schluss sieht man die Gretelein in Kerker, ich hatte noch mal erst diese berühmte Anfälle. Und dann kommt der Faust mit dem Mr. Fisto, aber der sagt, oh nee, komm schnell ab, weil die Häscher sind schon irgendwie vor der Tür zugange. Und dann ruft sie hinterher, Heini, Heini, und antwortet er, verdammt, verdammt. Aber wird er gleich von himmlischen Stimmen verbessert. Die rufen so ganz geisterhaft von der Decke runter, nein, bitteschön, erlöst, erlöst. Und sie, also noch nie passiert, dass ich als Erster an der Garderobe meine Klamotten gekriegt habe. Nicht doch, weil, ne? Ne? Ja. Nicht, weil die Leute im Saal waren alle noch auf der Suche nach diesen großen, warum, ne? Die Damen am Tränen wischen für das Schicksal von Gretelein. Ich aber ehrlich, also mir hat das alles richtig schön gefallen. Ich freue mich schon auf nächste Mal.